Musik, die gefällt, macht so schön diese Welt. Musik lässt Sorgenfalten schwinden. Musik, die gefällt, an kein Alter sich hält. Sie will uns mit Freunden verbinden. Musik, die gefällt, ist ein Wunder dieser Welt, das immer wieder neu geschieht. Gesprochenes Wort weht der Wind so leicht fort, doch wachsen Gedanken im Lied. Gesprochenes Wort weht der Wind so leicht fort, doch wachsen Gedanken im Lied. Gefällt, ist ein Wunder dieser Welt, das immer wieder neu geschieht. Gesprochenes Wort weht der Wind so weit fort, doch wachsen Gedanken im Lied. Gesprochenes Wort weht der Wind so leicht fort, doch wachsen Gedanken im Lied. Musik.